Welche Arten von Lügen gibt es? Es gibt drei Arten von Lügen: die Scherzlüge, die Notlüge und die schädigende Lüge. Lüge im generell, sicher aus, ist eine lästliche Sünde, aber sie eben entsprechende schlechte Wirkungen beabsichtigt, den Schaden für den Nächsten, dann ist sie durchaus natürlich auch eine Todsünde.